Naja, die digitale Revolution, ja, ich weiß nicht, ob wir es gesellschaftlich schon wahrnehmen, dass sich hier das Verständnis von Sterben, Tod und Trauer revolutionär ändert. Wir stehen sehr am Anfang mit diesem Thema. Es ist auch ganz klar, vor 15 Jahren hat es noch keinen interessiert, weil das Medium Internet sich so schnell entwickelt hat und jetzt die wirklich nennbaren Zahlen überhaupt erst entstehen von verstorbenen Usern. Es gibt ja ganz viele, die haben zum Beispiel Internetseiten und wenn man nur dazu schreibt, uns geht's genauso, bleibt stark oder was auch immer, ich würde doch denen, also ich persönlich, ich würde mich nicht nachsetzen, denen einen Brief schreiben, denen nach Hamburg zum Beispiel schicken, was übers Internet aber ganz leicht ist. Genau diese Unterstützung, die braucht man. Durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, durch das ganze analoge Zeitalter hindurch, war das Erinnern die Ausnahme und das Vergessen die Regel. Und damit haben wir uns an die wichtigen Dinge erinnert und das Allermeiste vergessen. Heute ist das Erinnern, das Speichern zur Regel geworden und das Vergessen, das Löschen zur Ausnahme. Der Königsweg ist dann, dass man sozusagen eine Kopie des individuellen Geistes herstellen könnte, die dann beliebig transferierbar ist, kopierbar ist und dann in der Zukunft auch zum Beispiel dann verschiedene Körpern wieder eingesetzt werden kann, Roboterkörper und ähnliches. Diese Transformationsprozesse, die sind nicht ungefährlich, also gerade wenn man auch an Menschen denkt, der im Augenblick ja an allen Ecken eine Transformation erfährt. Ist euch eigentlich bewusst, dass das Internet euch im Prinzip alles schon für tot erklärt hat? Falls ihr jetzt überhaupt keinen Plan habt, wovon ich eigentlich rede, nach dem Intro geht's weiter. Steuerung. Alt. Entfernen. Über Tod und Trauer in der digitalen Welt. Ein Feature von Kai Laufen. Was es heißt, jemanden zu verlieren, es ist nicht einfach in Worte zu fassen. Ich habe es leider schon zu oft probiert. Wie man trauert, muss jeder für sich selber. Die eine mehr oder weniger im Internet. Ich bin froh, dass es die Möglichkeiten gibt, die Trauer irgendwie, ob das öffentlich oder was auch immer. Ich habe manchmal auch so Situationen, wo ich denke, das müssen jetzt einfach alle wissen. Schmerz, nicht wirklich. Hölle, schon eher. Seit dem Tag herrscht in meinem Kopf nur völlige Leere. Er wird durch Internetnutzer, wie auch immer, da wohl für ewig drin bleiben. Tina Brechbilder hat ihren Sohn verloren, als er 18 Jahre alt war. Enrico starb durch einen Motorradunfall. Aus irgendwelchen Gründen meinte er abends um 10, was er eigentlich sonst nicht macht. Hat er schon mal eine Runde abends nochmal drehen gegangen, aber so spät eigentlich nie. Er muss noch aufs Motorrad sitzen und fahren. Und da ist es passiert. Also er ist von hier hin herausgefahren. Da war nicht viel Zeit dazwischen. Die Unfallstelle liegt an einer Landstraße südlich von Karlsruhe. Nur ein paar Kilometer von dem Haus entfernt, in dem Tina Brechbilder mit ihrem Partner Roberto Pesche lebt. Und, man kann es wohl so sagen, mit dem Geist von Enrico. Ja, also für mich ist Enrico hier immer noch, leider nur durch Bilder, aber er ist noch da. Wie kann man mit dem Tod eines geliebten Menschen leben? Wie kann man trauern und doch weiterleben? Und welche Rolle kann dabei das Internet spielen? Ich muss sagen, ich war vom Typ Mensch ein ganz anderer Mensch wie der Enrico. Er war sehr diplomatisch, sehr gefühlsbetont, was ich nicht war. Mittlerweile ist es so, diese Gabe hat er mir irgendwie hier gelassen. Dieses Bauchgefühl, entscheide mal was aus dem Bauch raus, überlegst dir vielleicht nochmal, sei viel diplomatischer, entscheide nicht sofort. Das war ich vorher nicht. Das kann ich aber jetzt und das ist für mich so ein innerliches Gefühl. Ich fühle mich da manchmal so, als würde er das in irgendeiner Form so lenken. Als Enrico am 16. Mai 2009 sein Leben verlor, hatte er ein Mitgliederkonto bei dem deutschsprachigen sozialen Netzwerk Wer kennt wen? WKW. Seine Mutter fand dort ihre Trauergemeinde. Ich glaube, auch von den Leuten draußen ist das Internet sehr gut, weil es wäre ja keiner gekommen in der ersten Phase. Hätte an der Haustür geklingelt und gesagt, sorry, tut mir leid und will ja keiner. Und da muss ich sagen, war die Anfangszeit morgens mein erster Gang. Laptop auf, anschalten, wer hat was im WKW geschrieben. Und aber ganz viele Neigschwimmer. Was für ein Schock. Dirk Bach ist tot. Alle Infos zu der Tragödie unter on.bild.de. PS. Gefällt mir ist gleich mein Beileid. Eintrag der Bild-Zeitung auf ihrem Facebook-Auftritt vom 1. Oktober 2012. Gelöscht und erneut eingestellt am 5. Oktober. Bei Facebook gibt es nur den Button Gefällt mir. Es gibt keinen Button Das finde ich traurig, mein herzliches Beileid. Die Bild-Redaktion versucht, die Regeln der Facebook-Welt zu ändern. Den Klick auf Gefällt mir erklärt sie zur Beileidsbekundung. Innerhalb von 12 Stunden klicken über 100.000 Facebook-Besucher unter der Meldung Dirk Bach ist tot, Gefällt mir. Der Protest im Netz lässt nicht lange auf sich warten. Man wirft der Bild-Redaktion vor, mit dem Tod eines Prominenten Leser auf billige Art zum Klicken zu verführen. Klicks und Likes sind die Währung. Denn besonders häufig geklickte Meldungen steigen in der Gunst der Algorithmen und Facebook macht solche Seiten häufiger auf anderen Seiten sichtbar. Ein paar Tage später sind die 100.000 Gefällt-mir-Klicks unter der Todesmeldung plötzlich verschwunden. Offenbar hat die Bild-Online-Redaktion den Facebook-Eintrag noch einmal neu aufgesetzt. Warum? Das erklärt die Bild-Redaktion auch auf Nachfrage nicht. Jungs mit 19, die das keine Menschen sagen würden. Also für einen Freund ist das einfach besser oder einfacher, irgendwas ins Internet zu schreiben. Weil einfach der Punkt, der Berührungspunkt zu den Hinterbliebenen nicht so intensiv ist. Roberto Pesche ist der Lebenspartner von Tina Brechbilder. Und viele haben dann an ihn geschrieben. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Wie konntest du nur gehen? Wir vermissen dich. Das habe ich ganz oft von seiner engsten Freunde, die ganz viel ins WKW geschrieben haben. Die Seite bei Wer kennt wen konnte von den Hinterbliebenen kontrolliert werden. Andernorts im Netz ist das nicht möglich. Die Frage ist immer, von welcher Seite sieht man es? Es hat einer seiner Kumpels, aber weder auf WKW noch auf Facebook, sondern direkt ins Internet. Da gibt es ja diese Foren. Da muss wohl auch irgendeiner reingeschrieben haben, ich habe einen Freund verloren, auf die Anzeige, die in der Zeitung war. Da stand ja klar drin, 18-Jähriger, zu schnell gefahren, tot. Und dann hat einer seiner Kumpels, wer weiß ich nicht, weil das war anonym, hat im Prinzip reingeschrieben, das war ein Kumpel von mir und es tut mir so leid und es war ein toller Mensch und überhaupt. Und dann kam aber auch die negative Seite. Ja, wenn man halt meint, man muss mit 18 so schnell fahren, ist schon ganz klar und überhaupt. Schuldzuweisungen und Schuldgefühle. Wie oft bei tragischen Unfällen. Die Kommentare, die Tina Brechbilder und Roberto Pesche zu lesen bekommen, sind vergleichsweise harmlos. Also angefangen hat das Thema eigentlich mit der Überlegung, wie können wir für unsere Leser auch online eine interessante Plattform für das Thema Todesanzeigen, Trauer, Gedenken, Nachrufe schaffen. Ludwig Ederle ist Bereichsleiter Neue Medien bei der Heilbronner Stimme. Die Regionalzeitung versucht mit ihrem Internetangebot am Puls der Zeit zu sein. Nur die Traueranzeigen sahen bis vor kurzem noch aus wie seit eh und je. Im Kerngebiet der Reformation in Mitteldeutschland kam um die Mitte des 16. Jahrhunderts der Brauch auf, Leichenpredigten drucken zu lassen. Er breitete sich in den lutherischen Gebieten schnell aus. Er reichte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts seinen Höhepunkt, ging aber nach 1700 deutlich zurück und erlosch um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir eine Plattform machen wollen, wo wir einerseits einfach die Todesanzeigen darstellen, wo wir dann aber den Leuten auch eine Gelegenheit geben wollen, sich zu äußern. Entweder indem sie einfach nur eine Kerze anzünden können, also bildlich gesprochen, oder eine Blume hinterlassen, eine persönliche Nachricht schreiben können, diese Information auch weiterleiten an Freunde und Bekannte. Die erste nachweisbare Todesanzeige erschien im Jahr 1753 im Ulmer Intelligenzblatt unter der Rubrik Vermischte Nachrichten. Schon damals war die Vielfalt von Stilmitteln zur Abfassung von Todesanzeigen bemerkenswert. So sind zum Beispiel Anzeigen nachweisbar, die sich nicht so nüchtern und geschäftsmäßig lasen, sondern bereits wesentliche Merkmale heutiger Todesanzeigen enthielten. Todestag, Name, Alter, Beruf oder Stand, Beschreibung der Todesursache oder der Todesumstände. Also ich hatte jetzt gerade persönlich vor 2 Wochen den Fall, dass ein früherer Lehrer von mir gestorben ist, und ich weiß, viele von meinen Klassenkameraden sind eben nicht mehr hier in der Region. Also ist das eine ganz gute Möglichkeit gewesen, denen einfach sehr einfach und schnell diese Info zukommen zu lassen, dass er gestorben ist. Also das war so die Überlegung, die wir einschlagen wollten, diese Richtung wollten wir gehen. Traueranzeigen 2.0. Die Heilbronner Stimme baut eine interaktive Webseite auf. Das neueste Produkt ist eine App für Smartphones. Todesmeldungen zum Mitnehmen. Trauer to go. Sie können Kerzen hinterlassen oder Nachrichten. Also es gibt kostenfreie Möglichkeiten, es gibt auch kostenpflichtige Möglichkeiten, sich zu äußern. Da ist dann der Blumenstrauß größer und die Kerzen hübscher und so. Sie können sich mit ihrem echten Namen da dann eintragen. Sie können sich aber auch anonym eintragen. Und die Idee war eben da, zum einen diese Möglichkeit zu schaffen, weil das ja auch ein Thema ist, wo die Leute ein Mitteilungsbedürfnis haben, wo es aber schwerfällt, das persönlich zu tun, mitunter. Vor allen Dingen natürlich dann, wenn ich nicht vor Ort bin. Darf man das Trauermobil machen? Eine Todesnachricht online stellen und damit auffindbar für alle Welt? Und wie lange hält man ein solches Angebot vor? Wir haben in Spanien ein ganz krasses Beispiel. Da gibt es einen Campingplatz, auf dem Anfang der 70er Jahre ein verheerender Brand zu Todesopfern geführt hat. Viktor Meyer-Schönberger ist Professor am Oxford Internet Institute und Autor des Buchs Delete – Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten. Bilder dieser Todesopfer, der verkohlten Leichen, sind ins Netz gestellt worden, und durch starke Verlinkung im Google-Suchergebnis sehr hochgereiht. Das heißt, wenn heute Überlebende oder Nachfahren der damals Verstorbenen eine Google-Suche machen zu diesem Ort, kommt als erstes der Link auf diese Fotos. Es erscheinen sofort diese Fotos. Das heißt, die Google-Suchmaschine und unser digitales Gedächtnis lässt den Hinterbliebenen überhaupt keine Chance mehr des Trauerns und damit auch des Bewältigens und des Vergessens. Und dann stellen wir fest, dass Leser das mitunter nicht so lustig finden, dass sie jetzt bei Google in der Bildersuche in den ersten 20 Ergebnissen irgendwie die Todesanzeige ihres Familienangehörigen finden. Vielleicht ist dieses Ereignis auch schon so lange her ist, dass es gar nicht mehr richtig präsent ist und dass es dann plötzlich wieder die Menschen mit diesem Schicksal konfrontiert. Das geht mir zumindest so, also wenn ich jetzt zufällig in alten Unterlagen irgendwie eine ausgeschnittene Todesanzeige bei alter Post finde oder so, kommen dann schon wieder so ein bisschen auch Emotionen dann hoch. Und das passiert da natürlich genauso. Und die nehmen wir dann aber raus. Der Tod und die bunte Welt des Internets. Vergänglichkeit und die Langlebigkeit digitaler Daten. Die Einsamkeit der Trauer und das muntere Quaken der sozialen Netzwerke. Ich hatte eine Studentin, die hat ihre Diplomarbeit zum Thema des Trauerns in Facebook geschrieben, nachdem Menschen dort gestorben sind. Also digitales Trauern war das Thema. Es ist vollkommen klar abzuwarten, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr verstorbene Facebook-User haben als Lebende. Rainer Sörius ist Theologe und Leiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. Wir müssen tatsächlich bei der Betrachtung des Internet und des digitalen Gedenkens und Erbens wirklich zwei Dinge auseinanderhalten. Und hier ist also auch ganz klar immer hervorgekommen, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die durch dieses digitale Trauern das Trauern auch nicht beenden können. Sie können also aus diesem Zirkel des Trauerns nicht mehr heraus, weil immer wieder jemand anderer einen Anstoß gibt, an eine Erinnerung zu denken, an etwas Vergangenes, Gemeinsames mit dem oder der Verstorbenen zu denken. Das eine ist, denke ich, das, was das Internet zufällig mitbringt, wo wir plötzlich ewig werden, obwohl wir das gar nicht beabsichtigt haben, weil wir nicht dran gedacht haben, wer löscht mal diesen Account. Das, denke ich, sind die Kollateralschäden. Die muss man vielleicht mit in Kauf nehmen. Aber das andere ist tatsächlich schon so, dass zunehmend Menschen digitale Perspektiven im Blick haben, um tatsächlich ewig zu werden. Die Pyramide hat sich umgekehrt. Heute haben alle Königsgräber. Heute schaffen die Milliarden an digitalen Bits das, was die Tausenden von Arbeitern und Arbeiterinnen im alten Ägypten geschaffen haben. Und dieser digitale Erinnerungsmüll, dieses digitale individuelle Archiv, das wir mitführen, wird immer größer und gleichzeitig immer beengender. Wir brauchen einen digitalen Radiergummi, meint Viktor Meyer-Schönberger. Vergessen ist für die einzelnen Menschen so wichtig, weil wir damit Erinnerungsmüll entsorgen. Das heißt, das, was an Erinnerung präsent ist, aber nicht mehr nach Ansicht unseres Gehirns für die Gegenwart relevant ist, beginnen wir zu vergessen. Man könnte es auch überspitzt formulieren und sagen, wir erfinden uns täglich in der Gegenwart unsere Erinnerungen neu, damit unsere Erinnerungen mit dem, was wir heute im Hier und Jetzt sind, in Einklang gebracht werden können. Delete, Lethe, Fluss in der Unterwelt der griechischen Mythologie. Die Verstorbenen werden mit seinem Wasser benetzt oder trinken davon. Die Wasser des Lethe-Stroms haben das Vermögen, den Verstorbenen nach ihrem Übertritt in das Reich des Todes die Erinnerung an das Erdenleben zu nehmen. Ein Welttotenbuch führen oder ganz einfach, Facebook müsste ein Verfallsdatum für Statuseinträge und hochgeladene Fotos vorsehen. Das ist ein Datenfeld wie jedes andere auch. Und wenn dieses Datum erreicht wird, dann wird einfach die Information vergessen. Ich sage, für meine Statusmeldungen oder für mein Hochladen, bewahre das 3 Jahre auf als Default. Und ich kann diesen Default immer ändern. Und wenn ich schon tot bin, dann erreiche ich das Verfallsdatum und es wird einfach alles, das, was ich zum Löschen freigegeben habe, gelöscht. Und da sehe ich sogar eine Problematik, eine Gefahr dieses digitalen Gedenkens, dass die Trauernden dazu verleitet werden, ihre Trauer zu pflegen und zu konservieren, wobei Trauer ja eigentlich den Sinn hat, dass man den Verlust überwindet und wieder lebensfähig wird. Für mich ist eine gute Metapher der Schuhkarton, in dem wir alte Liebesbriefe und vergilbte Fotos unserer Kindheit irgendwo im Keller oder im Dachboden aufbewahren. Wenn wir wirklich aktiv erinnern wollen, dann können wir diesen Schuhkarton herunterholen und die Erinnerungsstücke durchsehen. Wir brauchen so ein Äquivalent zum Schuhkarton. Wir brauchen einen digitalen Schuhkarton der Erinnerung. Wenn wir uns erinnern wollen, soll das möglich sein. Aber wir sollen nicht ständig mit einer Erinnerung, die wir nicht wünschen, konfrontiert werden. Hi there. I used to be just like you. Always online, chatting, poking. Things were okay, but I was really missing something. I was missing my family, my kids growing up, my wife. I didn't even have time to cook dinner for them. And then something great happened. I discovered the Web 2.0 Suicide Machine. Die Suicide Machine ist ein nicht ganz ernst gemeintes Projekt von niederländischen Internetaktivisten. Zielgruppe sind virtuell Lebensmüde, die ihrer digitalen Existenz in sozialen Netzwerken wie Facebook, MySpace, Twitter oder LinkedIn überdrüssig sind. Look, you just go to www.suicidemachine.org and choose the network you want to be deleted from. Das Symbol der Suicide Machine ist eine Henkersschlinge auf pinkfarbenem Hintergrund. Gemeint ist aber nur das Online-Leben, zu dessen raschem Ende die Seite auffordert und beitragen will, damit die Menschen nicht mehr ihre Zeit vor dem Bildschirm totschlagen, sondern mit ihren Freunden und Familien verbringen. Nur eine knappe Stunde brauche man mit der Unterstützung der Seite, um sämtliche Spuren seiner bisherigen Web 2.0-Existenz zu löschen. Der Slogan lautet: Click here to sign out forever. Get your life back. Faster, safer, shorter, better. Sign out forever. Suicidemachine.org. It's your life. It's your choice. Für das trauernde Elternpaar aus Karlsruhe sind die Portale des Internets Ventile für ihre Gefühle. Auch YouTube, das Videoportal. Rund 4 Monate nach dem Unfall stellt Tina Brechbilder ein 10-minütiges selbstgeschnittenes Video dort ein. Wir halten dich noch immer am Herzen, keine Sorge, an deinem Grab brennen die Kerzen. Zunächst sind Fotos zu sehen. Enrico als Kind, als Teenager, die Haare wachsen. Er wird ein hübscher junger Mann. Dann ein Video von seinem 18. Geburtstag. Eltern und Freunde haben eine Überraschungsparty organisiert. Und ein Überraschungsgeschenk. Das Motorrad steht auf der Terrasse. Es sieht schnell aus. Enrico jubelt, fällt seinen Eltern um den Hals. Was dich am meisten lebendig hält, ist die Erinnerung an dich. Jeder persönlich verbindet sich damit, hat dich im Gedächtnis drin. 7 Monate später ist er tot. Niemand weiß, wie es passiert ist. Die Polizei findet keine Erklärung für den Unfall auf offener Strecke. Man lebt zwar, aber es ist kein Leben, ein Existieren. Man ist auch nicht. Und jeder Tag, der rumgeht, sage ich mal, ist man froh drum. Freunde sind da, helfen durch den Alltag. Aber irgendwann ist man doch allein. Und dann gibt es das Netzwerk Wer kennt wen. Immer erreichbar, auch in schlaflosen Nächten. Ich habe zum Beispiel ganz viele Sachen gelesen, wenn ein anderer Kumpel Geburtstag hatte, der ist nachts nach Hause gekommen oder halt gegebenenfalls morgens und hat reingeschrieben, du hast uns gefehlt, warum warst du nicht dabei? So Sachen, was der halt gerade jetzt im Moment bewegt hat. Und mich hat nachts ein 3-Körner angerufen und gesagt, hey, mir hat Enrico jetzt so gefehlt. Sei es das, was er mit dir erlebt hat, oder sei es das, was er mit dir gesehen hat. Enrico, vielen Dank für die schöne Zeit. Aber schreiben ins Internet und viele haben dann gedacht, das haben wir ja dann im Nachhinein, wir sind oft hier gesessen, wo dann die anderen gesagt haben, Mensch, das, was du da letzte Woche reingeschrieben hast, genau so habe ich auch gedacht. Das Internet wird für die Eltern Enricos zum Begegnungsort mit dessen Freunden. Eine Community entsteht, eine Gemeinschaft. Und dann trifft sich diese virtuelle Trauergemeinde auch im realen Leben, feiert Enricos Geburtstag und legt sich am Todestag an der Unfallstelle in den Arm. Ich kann mich noch daran erinnern, zum Enrico, sein zweiter Todestag. Es gibt 2 Freunde von ihm, die haben ihm jetzt schon das zweite Lied geschrieben. Das haben sie mir an seinem zweiten Todestag über Facebook geschickt. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann schaue ich in den Himmel und dann denke ich an dich und wahre die Erinnerung. Wenn ich die Bilder sehe, dann frage ich, bin ich wach oder träume ich? Ich erst mal das Lied angehört, das war erst mal ganz furchtbar. Und dann haben wir es gepostet und dann kam plötzlich diese Mega-Reaktion darauf. Es wäre keiner an dem Tag hierher gekommen, hätte draußen geklingelt und hätte gesagt, wir haben was für dich. Aber so war das und für mich, ich will nicht sagen, der Tag war gerettet, aber für mich, wo ich dann noch gedacht habe, hey, jetzt ist der 2. Todestag, die haben ein Lied extra für ihn gemacht und das kriege ich jetzt genau an dem Tag. In der regionalen Tageszeitung Badische Neueste Nachrichten erscheint jeweils zum Todestag eine Gedenkanzeige. Ohne Anschrift, ohne Friedhofsangabe. Stattdessen eine Webadresse. www.enricobrechbilder.de. Ins Gästebuch schreiben Freunde und Verwandte, aber auch die Eltern von Freunden, Nachbarn und auch eine Mutter aus der Region, die das gleiche Schicksal teilt. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Eltern, die um ihre Kinder trauern, in welcher Form auch immer. Man kann sich gegenseitig übers Internet, es gibt ja ganz viele, die haben zum Beispiel Internetseiten. Und wenn man nur dazu schreibt, uns geht's genauso, bleibt stark oder was auch immer. Ich würde doch denen, also ich persönlich, ich würde mich nicht nachsetzen, denen einen Brief schreiben, denen nach Hamburg zum Beispiel schicken. Was übers Internet aber ganz leicht ist. Da kann man einfach nur ein paar Worte, was vielleicht, okay, die eine interessiert es vielleicht gar nicht, aber die anderen denken dann vielleicht, Mensch, ja, weil genau diese Unterstützung, die braucht man. Der künstliche virtuelle Raum hat für Tina Brechbilder und ihren Partner Roberto einen höheren Stellenwert als so mancher Ort in der realen Welt. Gehe ich jetzt an den Friedhof und das Grab wäre nicht mehr, wäre das nicht so schlimm, wie wenn zum Beispiel seine Gruppe jemand löschen wird. Auf dem virtuellen Friedhof namens www.straße-der-besten.de waren schon 630 Besucher an Enricos Gedenkstätte. 53 haben dort eine virtuelle Trauerkerze für ihn angezündet. Objekt positionieren. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das rot markierte Objekt und verschieben Sie es an die gewünschte Position, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten. Anschließend bestätigen Sie die Position, indem Sie Submit betätigen. Optional können Sie der Kerze eine Mitteilung hinzufügen. Später erscheint diese Mitteilung, wenn Sie mit der Maus auf die Kerze zeigen. Geben Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse an, wenn Sie benachrichtigt werden wollen, sobald die Kerze abgebrannt ist. Die Straße der Besten ist einer von vielen virtuellen Friedhöfen. Tausende Kommentare und Beiträge bezeugen, wie wichtig den Nutzern solche Webangebote sind. Virtuelle Friedhöfe gibt es in den USA bereits seit Anfang der 90er Jahre. In Deutschland entstehen sie seit 5-6 Jahren. In Israel setzt die Regierung derzeit eines der größten und ehrgeizigsten Projekte dieser Art um. Auf dem Herzlberg bei Jerusalem wird eine neue Gedenkstätte für alle 23.000 israelischen Soldatinnen und Soldaten errichtet, die seit Bestehen des Staates in Kriegen und Konflikten umgekommen sind. Sämtliche Gräber werden mit einem maschinenlesbaren Code ausgestattet, eine Art Barcode, wie sie mittlerweile auf vielen Produkten und in der Werbung eingesetzt werden. Mittels Smartphone können diese Barcodes gelesen werden, worauf sich eine Webseite öffnet, die Informationen zum jeweiligen Toten bietet. Israelische Gesellschaft, israelische Wirtschaft ist sehr offen für neue Technologien. Tal Gad von der israelischen Botschaft in Berlin. Es ist sehr offen und es bekommt es sehr willkommen, solche Entwicklungen, auch in Technologie. Und eine von den Teilen, den israelischen Lebensalltag, hat zu tun auch mit der Erinnerung an die Opfer, das haben mit ihrem Leben bezahlt für unser Weiterleben. Jeder Israeli kennt jemanden, das hat mit seinem Körper oder auch einen Freund verloren. Und in diesem Sinn, diese zwei Sachen, die eine Seite, wie offen wir sind für Technologie, und dann die andere Seite, diese Verpflichtung, diese Erinnerung, dass wir alle wollen teilnehmen und auch initiieren, bringen diese besondere, und ich nenne es als von der Wirtschaft, der Terminologie, ein besonderes Produkt. Das Produkt funktioniert in zwei Richtungen. Wer an einem Grabstein oder Mahnmal steht, kommt von dort direkt ins Internet. Umgekehrt lässt sich auf der Gesamtseite für alle Soldaten anzeigen, wo er oder sie gestorben ist und wo das Grab zu finden ist. Auftraggeber des virtuellen Soldatenfriedhofs ist das Verteidigungsministerium. Tal Gad hat, wie nahezu alle israelischen Staatsbürger, selber in der Armee gedient. Es gibt so einen moralischen Vertrag zwischen dem Staat und den Bürger, dass wenn ein Soldat zum Militär geht, die Militär und die Behörden werden alles tun, für ihn zu kümmern und auch hoffentlich nicht, aber auch wenn etwas Schlimmes passiert, für ihn zu kümmern, wenn er verletzt ist oder, ich weiß nicht, Gott forbid, etwas Schlimmeres passiert und dann nach seiner Familie zu kommen und auch nach seiner Erinnerung zu kommen. Und das ist dieser moralische Vertrag innerhalb der israelischen Gesellschaft. Entweder Geschlecht, Frauen, Männer oder hat gar nichts zu tun mit Religion, Juden, Christen, Muslims, die in den Militär dienen. Sie sind alle auch in dieser Kernkonsens in der israelischen Gesellschaft. Die Armee gehört zur israelischen Gegenwart, genauso wie der Holocaust zur Gründungsgeschichte des Staates Israel. Die Tragik des Völkermordes an den europäischen Juden bedingt eine Besonderheit des jetzt entstehenden virtuellen Soldatenfriedhofs. Während gewöhnliche, also zivile, virtuelle Friedhöfe ihren Benutzern meist ein größeres Speichervolumen zur Verfügung stellen, damit sie möglichst alle Informationen zum Verstorbenen, einschließlich Fotos und Videos, hochladen können, sind die Datenmengen, die über die israelischen Soldaten Auskunft geben können, bewusst limitiert. 23.000 Israelis haben ihre Leben verloren für die Verteidigung des Staates. 23.000 Israelis, 6.000 davon sind im 48, im Gründung des Staates, getötet während des Krieges. Und Teile von dem kamen aus Europa ohne irgendwelche Verwandte. Sie kamen direkt aus Europa, aus den KZs und Flüchtlingslagern danach, kamen nach Israel. Die Stadt wurde gerade jetzt gegründet und die Pflicht war, die Stadt zu verteidigen. Und die Geschichte sagt, dass von dem Schiff, das mit dem Schiff kamen sie nach Israel, sind sie direkt nach die Kaserne gegangen, ein Grundtraining gemacht und der Krieg war schon dort. Und sie müssten schon kämpfen. Und leider haben Teile von dem mit ihrem Leben bezahlt und niemand war danach zu erzählen über diese Leute. Weil sie sind allein gekommen, ihre Verwandte sind ermordet in Europa und niemand kann weiter darüber sprechen. Und manchmal, was es gibt über diese Leute, ist nur ein Name und die Nummer von dem Soldat. Und das ist alles, was man gibt. Es gibt nicht weitere Informationen über diesen Soldaten. Der virtuelle Soldatenfriedhof Israels ist nicht der einzige. In den USA wird ein ähnliches Projekt von dem privaten Medienunternehmen Military Times betrieben. Honor the Fallen. Ehret die Gefallenen, heißt es auf der Webseite. Our Fallen Soldier ist der Name einer anderen. Mehr als 20.000 Suchergebnisse bietet YouTube zu dem Stichwort Fallen Soldier. Mehr als 26.000 zu Fallen Hero. In Deutschland gibt es keine vergleichbare Gedenkseite im Internet, wo an getötete Bundeswehrsoldaten erinnert wird. Die Bundeswehr listet nur nüchterne Zahlen auf, sortiert nach Jahren und Einsatzgebieten. Beim Einsatz in Afghanistan sind bisher 52 deutsche Soldaten zu Tode gekommen. Durch Fremdeinwirkung gefallen, 34. Durch sonstige Umstände gestorben, 18. Tal Gad von der israelischen Botschaft findet solch statistische Nüchternheit befremdlich. Ich wohne in einem kleinen Dorf in Deutschland und in einer Stadt 200 Kilometer von mir ist die Haus oder Wohnung von einem Soldat, das, Gott forbid, ist gefallen in Afghanistan. Und ich weiß gar nichts davon. Das ist nicht so bei uns. Kleine Stadt, jeder kennt jemanden, das hat entweder mit seinem Körper bezahlt oder mit seinem Leben bezahlt. Und wir fühlen verpflichtet, weil wir sind Freunde. Soldatengedenken.de ist ein erster Versuch von Bundeswehrsoldaten und deren Angehörigen, eine Erinnerungswebseite aufzubauen. In ehernem Gedenken, wie es dort heißt. Gegen eine Gesellschaft, die als ignorant empfunden wird. Nur in der deutschsprachigen Wikipedia haben Angehörige und ehemalige Kameraden getöteter Soldaten deren Namen und zum Teil auch Todesumstände zusammengetragen. Eine virtuelle Kerze kann man dort aber nicht anzünden. Transhumanism is the ultra-high-tech dream of computer scientists, philosophers, neuroscientists, and many others. It seeks to use radical advances in technology to augment the human body, mind, and ultimately the entire human experience as we know it. It is a philosophy which supports the idea that mankind should proactively enhance itself and steer the course of its own evolution. Transhumanists wish to become what they call post-human. Einschlägig ist dabei eine Bewegung, die sich einerseits richtig organisiert hat, aber eine Weltanschauung vertritt, die über die eigentlichen organisierten Kreise hinaus durchaus populär ist, nennt sich dann Transhumanismus. Der Transhumanismus untersucht die Möglichkeiten einer Ablösung der unkontrollierbaren, natürlichen Evolution durch eine vom Menschen gesteuerte Gestaltung seiner selbst. Kernidee dabei ist auch, dass wir halt das Altern und den Tod überwinden. Christopher Köhnen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich Innovationsprozesse und Technikfolgen am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Institute of Technology, KIT. Ursprünglich komme ich eigentlich vom Internetthema her, wobei es unter anderem bei dem Thema neue Medien und Kultur und Internet ging es da auch zum Beispiel schon um weitreichende Visionen, wie das Internet sozusagen nicht nur die konkret vielleicht im ökonomischen Bereich oder politischen Bereich unsere Gesellschaften verändert, sondern auch in der übergeordnet, ob das Internet sozusagen die Heraufkunft einer neuen Kultur mit sich bringt, dematerialisiert oder ob es eine Art kollektive, globale Intelligenz wird, all diese Träume und Schäume, die es so um 2000 rum gegeben hat. Eine Karte der Welt verdient nicht einmal einen Blick, wenn das Land Utopia auf ihr fehlt. Ein Radiogespräch, ein sehr interessantes, zwischen Ernst Bloch und Adorno, wo es letztendlich sich beide dann einig sind, dass Utopie eigentlich gar nicht denkbar sei, also die soziale Utopie gar nicht denkbar sei, ohne eine Überwindung des Todes. Utopisches Bewusstsein meint ein Bewusstsein, dass für das also die Möglichkeit, dass die Menschen nicht mehr sterben müssen, nicht etwas Schreckliches hat, sondern im Gegenteil, das ist, was man eigentlich will. Die Idee des Transhumanismus ist so alt wie die Menschheit selbst und tief in der menschlichen Natur verwurzelt. Es ist das Streben, über sich selbst hinauszuwachsen, seine Unzulänglichkeiten zu überwinden und eine höhere Stufe des Daseins zu erreichen. Aus einer Übersicht der Deutschen Gesellschaft für Transhumanismus e.V. Berlin. Die Evolutionstheorie Charles Darwins hatte nur die Beliebigkeit der Biologie aufgezeigt, aber keine Möglichkeit, sie grundlegend zu verbessern oder gar zu überwinden. Marx hatte die grundsätzliche gestalterische Macht der Technik erkannt, die menschliche Biologie aber als unveränderlich angesehen. Erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gelang die Synthese und Aufhebung dieser beiden Ideen in einer neuen Weltsicht, deren Kern die Befreiung des Menschen aus der biologischen Notwendigkeit ist. Ist der Mensch nun per Gesetz, per evolutionären Gesetz, gezwungen, mit einem oder ab einem bestimmten Alter nicht mehr leben zu können? Oder hält die Evolution tatsächlich an sich auch diese Möglichkeit bereit? Der Theologe Rainer Sörries. Im Zentrum sozusagen dieses Milieus stehen interessanterweise eine ganze Reihe von Millionären, Milliardären aus der Computerindustrie. Und die also einerseits direkt diese Visionäre fördern, die auch entsprechende öffentliche Veranstaltungen haben, wo sie solche Themen besprechen. Sehr stark in Kalifornien vertreten, die Gründer von Google oder auch Bill Gates auf gewisse Weise rühmt, also Ray Kurzweil, einen der führenden Visionäre in diesem Bereich, als den wichtigsten Zukunftsdenker unserer Zeit. Well, by 2020 we'll have computers that are powerful enough to simulate the human brain, but we won't be finished yet with reverse engineering the human brain and understanding its methods. Ray Kurzweil, Zukunftsforscher, meint, 2020 seien Computer schnell genug, um das menschliche Gehirn simulieren zu können. By 2029, and I've been quite consistent on this date, we will have completed the reverse engineering of the human brain. 2029 werden wir das menschliche Gehirn nachgebaut haben. The singularity is not just that point where we achieve human level of intelligence. Singularität ist nicht nur der Moment, in dem unsere Maschinen menschliche Intelligenz erreichen. I mean, that will start a new revolution where these machines will continue to grow exponentially in power. They'll be able to actually improve their own software design. Wenn diese Maschinen ihre Fähigkeiten exponentiell erweitern, wird eine neue Revolution beginnen. Sie werden ihre eigene Programmierung selbst verbessern. By 2045 we'll have expanded the intelligence of our human machine civilization a billionfold. That will be a singularity. 2045 wird die Intelligenz in unserer Zivilisation aus menschlichen Maschinen um den Faktor 1 Milliarde gewachsen sein. das ist Singularity. Singularity ist der Moment, wo die künstliche Intelligenz so stark wird, dass wir sozusagen gar nicht mehr verstehen, wie die operiert und wir sozusagen uns auch gar nicht mehr vorstellen können, diesen Moment. Leute wie Kurzweil hoffen, dass das dann auch der Moment ist, wo mit Hilfe dieser, nennen wir mal diese Computersachen, ist ein Ausdruck, der dafür verwendet wird, diese kybernetische Unsterblichkeit dann ermöglicht wird. Aber es ist halt fast ein religiöser Gedanke, weil da ist ein Bruch dann in der Zeit und was danach kommt, können wir uns Kraft unserer Begrenztheit gar nicht vorstellen. Was lesen wir im Alten Testament? Die Patriarchen und Abraham und Noah, die starben mit 800 oder mit 900 Jahren in einem gesegneten Alter. Ob das so war, wissen wir nicht, aber das ist letztendlich nicht auszuschließen. Und wenn ich dann auch der Offenbarung des Johannes, der Endzeitvision nachforsche, es wird mal eine Zeit geben, da wird es keine Tränen mehr geben, da wird es kein Leid mehr geben. Und man kann eben dann immer sagen, jawohl, biblisch-theologisch ist es eben schon so gemeint, dass das irdische Leben etwas ganz anderes ist als das jenseitige Leben. Auf der anderen Seite hat man diese Formulierung gefunden zu einem Zeitpunkt, als es überhaupt technisch, medizinisch, evolutionär überhaupt nicht dran zu denken war, dass es ein ewiges Leben geben könnte. Also Freunde, heute das Thema: Das Internet sagt, ja, alle seid schon lange tot. YouTube-Kanal von Lee Floyd, Vlogger. 250.000 Abonnenten, 27,4 Millionen Aufrufe. Oder so ähnlich. Aber mal ganz im Ernst, keine Sau geht doch irgendwie mehr zum Arzt, wenn man mal, keine Ahnung, Grippesymptome hat, krank ist oder sonst was. Erstens, wir wollen sowieso alle zu Hause bleiben. Und um den Gedanken zu bestätigen, brauche ich niemanden mit einem Doktortitel. Zweitens, im Internet steht doch ohnehin alles. Das Problem allerdings, wenn man das Internet um Hilfe bittet, gerade beim Thema Gesundheitsfragen, man trifft entweder auf Foren voller Vollidioten oder es stellt sich nach 20 Minuten Recherche raus, wir werden alle sterben. Allen Ecken eine Transformation erfährt, also Biotechnologien formen den Menschen um in Biofakte. Auf der anderen Seite sind wir in gewisser Weise mittendrin schon in der Transformation zum Cyborg. Es fängt an eben bei künstlichen Kniegelenken und Hüftgelenken. Es gibt Herzschrittmacher, wir haben natürlich auch schon Systeme, die zum Beispiel Steuerungsfunktionen von Drüsen übernehmen können und dergleichen. Auf jeden Fall ist die Maschine halt auch eine wichtige Größe, sind sozusagen Prozess der Selbstdeutung des Menschen. Christopher Köhn, Systemtheoretiker. Das heißt, die Anthropologie kommt nicht umhin, die Frage, was eigentlich die Maschine ist und was die Maschine der Zukunft sein könnte, auch darauf zu beziehen. Und was die Maschine sozusagen in Verbindung mit dem Menschen, Cyborg, ähnliches, was sie sozusagen für den Menschen sein kann. Also diese Frage ist, denke ich, zentral. Wobei man immer sagen muss, die Evolution alleine würde das wahrscheinlich nicht wollen. Rainer Sirius, Theologe. Weil zur Evolution Sterben, Tod, Neuanfang per se wieder mit dazugehört. Aber da wir es ohnehin schon seit langem gewohnt sind, der Evolution ins Handwerk zu pfuschen, allein durch Organtransplantation, durch Genmanipulation und allen möglichen, muss man natürlich sagen, dass die rein biologische Evolution flankierend von einer technologischen Evolution mitbegleitet wird. Und da würde ich keine Prognosen wagen, was da in 100 oder in 500 Jahren tatsächlich passiert. Wir werden an den Punkt kommen, wo wir in Menschen tönen können, indem wir sozusagen Viren in die elektronischen Anteile oder informatischen Anteile einschleusen. Also das wird möglich sein, das ist gar keine Frage. Naja, also jetzt haben wir die Evolution, von der die Biologen, soweit ich es sehe, sagen, jawohl, die Evolution braucht das natürliche Ende eines jeden Lebewesens und dann daraus dann auch wieder den Neuanfang. Deswegen begatten sich die Menschen ja gegenseitig, damit eben dann das Erbgut weitergegeben wird und daraus ist dann eine Weiterentwicklung vorgesehen. Dann sagt die Religion, jawohl, Die Lebensspanne eines Menschen, die steht eben im Buch des Lebens geschrieben oder ist eben im Ratschluss Gottes festgelegt. Ja, auf der anderen Seite haben wir einen Christus, von dem wir bekennen, dass er auferstanden ist. Wir haben einen Christus, der Tote auferweckt hat, jetzt zwar mal nur für eine bestimmte Zeit, aber ich kann nicht generell ausschließen, dass eine Lebensverlängerung oder gegebenenfalls ein sehr langes Leben unbiblisch sein sollte. Es wird immer Materialermüdung geben. Also wir können jetzt anfangen, alles zu ersetzen, dann stellt sich aber irgendwann mal die Frage, ist das noch ein Mensch? Der Königsweg ist dann, dass man sozusagen eine Kopie des individuellen Geistes herstellen könnte, die dann beliebig transferierbar ist, kopierbar ist und dann in der Zukunft auch zum Beispiel dann verschiedene Körpern wieder eingesetzt werden kann, Roboterkörper und ähnliches. Da gibt es einige Fälle, wo zum Beispiel Chips sich halb aufgelöst haben. Innerhalb kürzester Zeit bei Menschen. Und dann stellen sie halt auch fest, mein Gott, der hat hier einen Chip unter die Gehirnplatte implantiert bekommen. Jetzt ist der Chip nur halb so groß. Muss man jetzt kein Biochemiker sein, um das bedenklich zu finden. Ist euch eigentlich bewusst, dass das Internet euch im Prinzip alles schon für tot erklärt hat? Leaflight, der YouTube-Philosoph, hat auch was zum Tod von Dirk Bach zu sagen. Mann, Mann, Mann, was sich die Seite Kreuz.net diesmal geleistet hat, geht definitiv über menschenverachtende Dummheit noch meilenweit heraus. Wir wissen ja mittlerweile, dass Kreuz.net von irgendwelchen Vollpfosten geleitet wird, die auf irgendeine abstrus verstörte rechtsradikale Art und Weise gegen alles und jeden hetzen. Was sich die Autoren von Kreuz.net allerdings in gleich zwei Artikeln auf ihrer Seite über den Tod von Dirk Bach geleistet haben, das ist einfach nur krank, das geht nicht in meinen Kopf. Da kriege ich die Brainschmerzen. Toll. Bereits einen Tag nach Dirk Bachs Tod bezeichnet ihn die Seite als homogestörten Kinderhasser, der, und ich zitiere jetzt lediglich die Seite, an seiner Störung krepiert ist und endlich in der Homo-Hölle brennt. Oh Mann. Das ist nicht nur widerlich und gestört, das ist respektlos in einer völlig neuen Dimension. Das ist eine Idee, die unseres Erachtens sowohl philosophisch als auch neurowissenschaftlich höchst fragwürdig ist, ob das jemals möglich sein wird. Da gibt es einen wunderbaren Aufsatz von Schoffers von Utah. Können wir ohne Körper denken? Klaus Wiegerling, Medienphilosoph. Der hat es einfach mal durchgespielt. Ne? So, irgendwann kommt die kosmische Katastrophe, wir können uns aber absetzen und sind dann nur noch so als Kalkül Recheneinheiten zugange. Und er versucht zu zeigen, dass wir nicht ohne Analogiebildung denken können. Und wenn es nichts Analoges mehr gibt, dann wird irgendwann die Denktätigkeit schlicht und ergreifend auch abstürzen. Nehmen wir mal an, ihr oder mein Geist würde jetzt im Moment kopiert werden auf irgendwelche Hardware. In dem Moment, wo wir dann in der Hardware stecken, was haben wir dann eigentlich für ein Selbstbewusstsein? Die Idee von denen ist durchaus, dass das, was dann da in dieser Hardware ist, zu sich ich sagt und sozusagen seine Biografie kennt, würde sich dann ja aber in irgendeinem anorganischen Körper befinden. Und ich als mein Körper würde ja dann auf einmal nicht mehr mit einem menschlichen Körper vonstatten gehen, sondern mit irgendeinem Gerät. Schon Kant hat gesagt, Ethik ist keine Angelegenheit für Engel, die keinen Körper haben. Also wir müssen in gewisser Weise körperlich reizbar, verführbar sein. Wir müssen Schmerzen empfinden können, all diese Dinge. Nur dann können wir natürlich auch in gewisser Weise über Moral diskutieren. Digitale Unsterblichkeit ist für mich ein Begriff wie Anti-Aging. Birgit Janetzky, Trauerberaterin. Wir altern und wir sterben und in der Trauerbegleitung tätig und mit vielen Beerdigungen vertraut, sage ich, es ist auch gut so, dass wir sterben. Das ist nicht sehr populär, so eine Auffassung. Natürlich ist es interessanter, an der Technik zu bauen und dort Avatare zu erschaffen, was die Illusion erzeugt, noch weiter im Kontakt sein zu können. Die Unsterblichkeit wird mittels Digitaltechnik erreicht oder gar nicht. Aber der Mind-Upload ist noch Zukunftsvision, Utopia. Bis dahin bleibt die Aufgabe, die digitale Hinterlassenschaft des Menschen zu pflegen. Mir kommen da in jetzt ein paar Jahren hoch. Und der, der sieht immer noch so saugut aus wie jetzt. Enrico Brechbilder lebt. Nicht als Avatar, nicht als Mind-Upload. Der junge Motorradfahrer lebt in der Erinnerung und in der Liebe seiner Mutter und seiner Freunde. Fotos in Lebensgröße hängen über dem Esstisch bei Tina Brechbilder und ihrem Partner Roberto. Großformatige Fotos im Treppenaufgang zu Enricos Zimmer, wo alles noch ist wie früher. Wie oft habe ich mich gefragt, wie sieht er jetzt vielleicht aus? Was würde er für Kleider tragen? Wäre das immer noch sein Stil? Ist er jetzt auch schon um 3 Jahre gealtert? Das weiß niemand. Die Zeit geht weiter, aber sie soll es nicht. Der Erinnerte altert nicht, die Erinnerung aber schon. Der Tod ist ein Paradox. Oder nicht? Sterben müssen wir alle. Und ich glaube, wenn wir alle da ein bisschen offener mit umgingen, wäre das vielleicht auch gar nicht mehr so dubios. Der Barbarastollen bei Freiburg ist seit 1975 zentraler Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland zur Lagerung von Dokumenten mit hoher national- oder kulturhistorischer Bedeutung. Europas größtes Archiv zur Langzeitarchivierung. Im Endlager unserer Kultur wird für die Ewigkeit gespeichert. Man hat ja diesen Widerspruch, dass die digitalen Daten einerseits immer und überall sind und sogar so stark immer und überall sind, dass man sie im Netz nicht mehr rausradieren kann. Also man kann sie nicht mehr vernichten, selbst wenn man will. Aber auf der anderen Seite dadurch noch lange nicht die Sicherheit da ist, dass die Daten die nächsten 50 oder 100 Jahre wirklich auch vorhanden sein werden. Andreas Hofmann vom Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik. Wir wählen heute gezielt aus, was wir erhalten wollen. Bringen das auf Mikrofilm, legen das an eine bestimmte Ecke hin und können dann sicher davon ausgehen, dass das in 500 Jahren wieder jemand rausholen kann und wieder lesen kann. Mikrofilm? Keine Festplatten, Magnetbänder, DVDs? Der entscheidende Punkt bei der digitalen Datenspeicherung ist, dass man in dieser Datenspeicherungsstrategie davon ausgeht, dass es immer jemanden gibt, der sich um das Migrieren, sprich um das Kopieren auf neue Medien und auf neue Formate kümmert. Und solange das jemand auch gut macht, sind diese digitalen Daten sicherlich sicher. Und das Schöne daran ist ja auch, dass die dann auch verlustfrei umkopiert werden. Das Problem ist nur, dass man halt keine Voraussage darüber machen kann, wie lange das so sein wird, dass sich jemand um diese Daten kümmert. Die ehrgeizigsten Datensammler des Landes benutzen Filmmaterial, um darauf Fotos von Dokumenten für die Nachwelt zu speichern. Analog schlägt digital. Auch für die letzten Dinge. Auf jeden Fall würde ich auch die analoge Schiene wählen. Ich würde auf jeden Fall auch mir ein eigenes analoges Archiv bei mir zu Hause auch anlegen, was ich dann, ich sage jetzt mal, in einem Schuhkarton meinem Enkel überreichen kann und sagen kann, das ist meiner Meinung nach das, was mein Leben ausgemacht hat. Steuerung, Alt, Entfernen. Über Tod und Trauer in der digitalen Welt. Ein Feature von Kai Laufen. Sprachen: Nora Quest, Vincent Leitersdorf und Sebastian Miro. Ton und Technik: Johanna Fegert und Sonja Röder. Regie: Ulrich Lampen. Redaktion: Walter Filz.